Laut Meldungen aus Seoul veröffentlichte das Büro des Sprechers der Partei für Übernahme und Wohlfahrt Südkoreas am 12. Mai einen Kommentar mit dem Titel »Für den Aufbau einer Welt des Volkes in der Fortsetzung des Geistes vom Mai«. Darin hieß es, dass es ein sinnlichster Wunsch der Bevölkerung im Widerstandskampf von Gwangju gegen den Putsch und Mord der Militärbande von Jeonduhan gewesen sei, die Welt aufzubauen, wo die wahre Demokratie und die selbstständige Vereinigung verwirklicht seien. Es wurde betont, dass man für den Aufbau einer wahren demokratischen Welt des Volkes im Geist des Widerstandskampfes im Mai bis zum letzten kämpfen soll.